Abschnitt 66 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fluch. Durch das Schweigen meiner Nächte dröhnen dumpfe Kirchenglocken. Ach, er drückt mir das Geflechte banger Träume in die Locken. Und er reißt mich auf vom Lager und er peitscht mich durch die Gassen und mein Leib, zerquält und mager, soll nun auch das Leben lassen. Und wie einst der Sohn des Herrn muss ich meine Bürde tragen, und wie einst den Sohn des Herrn will man an das Kreuz mich schlagen. Ende von Fluch.